Abschnitt 10 aus Auf Schneeschuhen durch Grönland Band 2. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Auf Schneeschuhen durch Grönland, Band 2. Von Fridtjof Nansen, übersetzt von Mathilde Mann. Kapitel 20. Segelfahrt über das Inlandseis. Land, Land. Der erste Trunk Wasser. Teil 2. Zitat. In immer rasenderer Eile ging es vorwärts, während das Eis schwieriger und schwieriger wurde und ich beim Mondschein deutlich erkennen konnte, dass es vor uns noch schlechter aussah. Im nächsten Augenblick war ich dort. Es sind Unmengen von Spalten, die aber mit Schnee angefüllt und daher größtenteils ungefährlich sind. Hin und wieder stößt der Stab auf hohlen Grund, aber die Spalte ist schmal und die Schlitten gleiten darüber hin. Dann kommt eine breitere Spalte, und ich erblicke im Mondschein in geringerer Entfernung von mir eine dunkle, breite Schlucht. Ich mache Halt, nähere mich vorsichtig auf dem glatten Eis, auf dem sich jetzt kaum mehr frisch gefallener Schnee befindet, und schaue in die tiefe, dunkle Schlucht hinab. Vor mir sehe ich Schlucht auf Schlucht, tiefblaue Streifen, die sich parallel nebeneinander hinziehen. Ich gebe den anderen ein Zeichen und mache Halt. Hier ist an kein Vordringen mehr zu denken. Wir müssen unser Zelt aufschlagen. Im Westen, wo noch ein schwacher Schein des entschwundenen Tages den Abendhimmel erhellt, ragt das Land empor. Es war dasselbe Land, das wir am Vormittage gesehen hatten, aber es erhebt sich jetzt hoch am Horizont und daneben, im Süden, ist eine ganze lange Landstrecke aus der Eisfläche emporgestiegen. Zitat: Es war ein schwieriges Stück Arbeit, das Zelt in dem starken Wind und auf dem glasharten Eis aufzuschlagen, wo sich die paar Dunen nirgends befestigen ließen. Die Haken wollten nicht halten, und wir mussten mit der Axt Löcher für die Skistäbe hauen, um die paar Dunen daran zu befestigen. Endlich, nachdem wir mehr als gewöhnlich gefroren hatten, war das Zelt aufgeschlagen und wir fanden einigermaßen Schutz. Niemand hatte an jenem Abend Lust, etwas zu kochen. Dazu war der Wind, selbst im Zelt, zu empfindlich. Die Festmahlzeit, die ich versprochen, sobald wir bloßes Land erblickten und auf die wir uns so sehr gefreut hatten, wurde bis zum nächsten Morgen verschoben. Wir teilten den Rest unseres Schweizer Käses und krochen in unsere Schlafsäcke, höchst zufrieden mit unserem Tagewerk. In den Sack gekommen, bemerkte ich erst, dass mir während der Segelfahrt die Finger an beiden Händen abgefroren waren. Jetzt war es zu spät, sie mit Schnee zu reiben. Sie fingen schon an aufzutauen und die Schmerzen waren während der ganzen Nacht fast unerträglich, bis ich endlich einschlief. Zitat Ende. Früh am nächsten Morgen fuhr ich plötzlich auf, voller Schreck mich erinnernd, dass ich vergessen hatte, die Uhr aufzuziehen. Unglücklicherweise war es Sverdrup ebenso ergangen. Wir zogen sie sofort auf, aber nun war es zu spät. Als wir den Kopf zum Zelt hinausstreckten, sahen wir das ganze Land südlich von Gotthabsfjord sich vor uns ausbreiten. Es war ein bergiges, unebenes Terrain mit vielen hohen Felsenspitzen und Gipfeln. Entsinnst du dich, wie du zum ersten Mal als Kind das Hochgebirge daliegen sahst, voller Gletscher und Schluchten? Entsinnst du dich, wie diese ganze unbekannte Welt dich zog und lockte? Ja, dann wirst du verstehen können, was wir empfanden. Wir waren wie die Kinder. Wir hatten ein eigentümliches Gefühl im Halse, während unser Blick den Tälern folgte und vergebens nach einer Spur von See spähte. Es war eine schöne Landschaft, wild und großartig, wie an der Westküste Norwegens. Oben auf den Bergen lag frisch gefallener Schnee, dazwischen aber schoben sich dunkle Schluchten, deren Boden die Fjorde bildeten. Wir konnten sie zwar nicht sehen, aber wir ahnten sie. Über dies Gebirgsland bis nach Gotthab zu gelangen, schien uns eine Kleinigkeit zu sein. Wir nahmen unsere Festmahlzeit in aller Ruhe ein, kochten uns Tee en masse und aßen Müsekäse und Hafercakes nach Herzenslust. Erst spät am Vormittag brachen wir auf. Wir hatten uns in der Nacht in ein hässliches Spaltenterrain hineingesegelt und mussten nun unseren Kurs in südlicher Richtung nehmen, um auf besseres Eis hinaufzugelangen. Der frisch gefallene Schnee war auf der ganzen Strecke, die wir an diesem Tage passierten, zum Teil zu Schanzen zusammengeweht. Besonders war dies überall da der Fall, wo das Terrain uneben war. An anderen Stellen war er ganz fortgefegt, so dass die harte, glatte Eisoberfläche ganz frei dalag. Nach einer Weile kamen wir an eine mächtige, lange Halde, die wir hinunter mussten. Sverdrup und ich hatten unsere Schneeschuhe angeschnallt und sausten mit Windeseile dahin. Aber die Schlitten waren schlecht zu steuern und zu beiden Seiten hatten wir große Schluchten. Endlich mussten wir uns entschließen, die Schneeschuhe abzulegen. Nun ging es die Halde hinab, während wir selber auf den Seiten standen und hemmten und lenkten, so gut wir konnten, um die Spalten zu vermeiden. Die Lappen waren ganz ausgelassen und fuhren mit windgeschwinder Fahrt dahin. Nach einer Weile stießen wir auf Blankeis, auf dem es sich sehr schwer gehen ließ. Dem Anschein nach musste es ein großer, zugefrorener See sein. Jenseits desselben stießen wir wieder auf unsicheres Eis. Nachdem wir hier mehrmals auf Spalten geraten waren, fanden wir es am sichersten, die Schneeschuhe wieder anzuziehen, denn wenn wir quer über die Schluchten hinglitten, hielten die langen Schienen uns besser oberhalb derselben. Einmal sah die Sache schlimm genug aus. Unser Schlitten kam der Länge nach an eine Spalte und eine der Schienen durchschnitt die Schneedecke, welche darüber gebreitet war. Sie begann schon, an dem ganzen Schlitten entlang zu streben, als es uns noch im letzten Augenblick gelang, den Schlitten auf festen Boden zu ziehen. Ravna und Balto erging es beinahe noch schlimmer, als sie einen kürzeren Weg einschlagen wollten, als den, welchen Sverdrup und ich genommen hatten. Sie kamen an den Rand einer noch breiteren und tieferen Spalte, wo die eine ganze Schiene versank und der Schlitten nahe daran war, umzuwerfen. Nur mit Not und Mühe zogen sie sich aus der Klemme. Ich war natürlich wütend und schalt sie gehörig aus, weil sie unserer Spur nicht gefolgt waren. Meiner Ansicht nach wäre es doch genug, sagte ich, dass diejenigen, welche die Führung übernommen hatten, solchen Gefahren ausgesetzt seien. Auch Christiansen war nahe daran gewesen, seinen Schlitten bei einer ähnlichen Gelegenheit einzubüßen. Am Nachmittag zog ein Hagelwetter mit Sturm aus Süden und Südosten auf. Die Hagelkörner peitschten uns ins Gesicht und die Schlitten wurden von dem Wind wieder und wieder quer herumgeworfen, so dass das Ziehen sehr beschwerlich war. Besonders mein und Sverdrups Schlitten machte uns viel Mühe, da die Last auf demselben groß und hoch war und infolgedessen eine so beträchtliche Windfläche darbot. Jetzt wären die Stahlkiele unter den Schienen besonders angebracht gewesen, aber wie erwähnt waren sie früher in dem unebenen Eis an der Ostküste zerbrochen. Am Abend machten wir auf einer kleinen Ebene Halt, wo etwas zusammengewehter frischer Schnee lag, in den wir unsere Skistäbe einrahmen konnten und wo wir infolgedessen unser Zelt verhältnismäßig schnell aufschlugen. Wir hatten uns ursprünglich mit der Hoffnung geschmeichelt, dem Lande bedeutend näher zu kommen, wenn nicht gar, es noch am selben Abend zu erreichen. Hierin täuschten wir uns aber sehr. Es erschien uns, als seien wir ebenso weit davon entfernt wie am vorhergehenden Abend. Am nächsten Tage, in Klammern 21. September, hatten wir Schneewetter und konnten nichts vom Lande und auch nichts vom Eise ringsumher erblicken. So tasteten wir beinahe blindlings umher. Es war unmöglich zu sehen, wo das Terrain am günstigsten war. Gegen Mittag machten wir Halt, um wenn möglich eine Mittagshöhe zu bestimmen. Die Sonne blickte nämlich ein wenig aus den Schneewolken hervor und es war für uns von größter Wichtigkeit zu wissen, wo wir uns befanden. Am vorigen Mittag war ich nämlich zu spät gekommen, da ich mich in der Zeit irrte. Ich hatte ja vergessen, meine Uhr aufzuziehen. Glücklicherweise war die Sonne gerade lange genug sichtbar. Ich bestimmte die Mittagshöhe und berechnete die Breite auf 64 Grad 14 Minuten nördlicher Breite. Dies war etwas weiter nördlich, als ich wünschte. Ich hatte während der Segelfahrt zu sehr in nördlicher Richtung gesteuert, nachdem wir Land in Sicht bekamen. Und nun mussten wir, wie man ersehen wird, mehrere Tage dafür büßen. Hätten wir unseren südlichen Kurs innegehalten, wären wir wahrscheinlich direkt auf das Land heruntergesegelt. Jetzt setzten wir unsere Fahrt mit südlichem Kurs fort. Gegen Nachmittag gerieten wir auf einen Höhenrücken zwischen so entsetzliche Spalten, dass wir froh waren, umkehren und so schnell wie möglich südwärts gelangen zu können. Jetzt kamen wir auf ziemlich ebenes Eis, auf den Boden eines Tals, das zwischen zwei Bergrücken lag, die an allen Enden und Kanten mit Spalten durchzogen waren. Nach vorne zu verengte sich das Tal, bis es schließlich eine Schlucht bildete, wo die beiden Felsrücken sich beinahe berührten und wo es ein schroffer Abhang mit wild zerklüftetem Eis wurde. Hier sah es völlig undurchdringlich aus. Es war überflüssig, unter diesen Umständen weiter vorzudringen, Aller Wahrscheinlichkeit nach waren wir schon zu weit gegangen. Wir beschlossen nun, dass Ravna, Balto und Dietrichson das Zelt aufschlagen sollten, während Christiansen, Sverdrup und ich eine Wanderung in das zerklüftete Eis unternahmen, um zu sehen, ob an ein Vordringen zu denken sei. Balto, der zum Unterkoch ernannt war, erhielt den Auftrag, den Kochapparat in Schwung zu setzen, gute warme Erbsensuppe zu kochen und in dem oberen Gefäß warmes Wasser zu halten, damit wir nach dem Essen einen Zitronentoddy machen könnten. Dies alles sollte fertig sein, wenn wir zurückkamen. Wir drei Untersuchungsreisenden banden uns das Alpenseil um die Taille und zogen bergabwärts. Das Eis war ganz ungewöhnlich schlecht, wir konnten uns nur mit Mühe fortbewegen. Überall stießen wir auf scharfe Eiskanten und Schluchten. Gefährlich war das Terrain jedoch nicht, da die Schluchten in der Regel nicht tief waren. Wie groß war mein Staunen, als ich, nachdem wir eine Strecke zurückgelegt hatten, mitten zwischen schneebedeckten Eisgipfeln eine kleine, dunkle Fläche erblickte. Allem Anschein nach musste es Wasser sein, aber es konnte ja auch Eis sein. Deswegen sagte ich den anderen nichts. Als wir aber dahin gelangten und sich beim Einstecken des Stabes herausstellte, dass es weich war, da kannte unsere Freude keine Grenzen. Wir warfen uns nieder, legten den Mund an die Wasserfläche und sogen das herrliche Nass nach Herzenslust ein. Nachdem wir monatelang unseren Durst nur durch spärliche Wasserrationen hatten befriedigen können, gewährte es uns einen unbeschreiblichen Genuss, uns endlich einmal satt trinken zu können. Wie viele Liter wir zu uns nahmen, vermag ich nicht zu sagen, eine ganz beträchtliche Anzahl war es aber. Wir konnten förmlich fühlen, wie unsere Mägen anschwollen und groß und rund wurden. Dann zogen wir weiter, ein wenig schwerer als zuvor. Wir waren nicht weit gegangen, als wir jemand rufen hörten und den kleinen Ravna, was das Zeug halten wollte, auf uns zueilen sahen. Wir warteten auf ihn, ganz besorgt, dass den Kameraden ein Unglück zugestoßen sein könne. Bald hatte er uns erreicht, und ich war nicht wenig erfreut, als ich erfuhr, dass er nur gekommen sei, um die Dochte zu den Spirituslampen zu holen, die ich wie gewöhnlich in der Tasche trug. Ich war sehr gespannt, ob Ravna wohl das Wasser entdeckt hatte, denn er war am schlimmsten vom Durst geplagt, und ich fürchtete fast, dass er zu viel trinken könne. Schließlich konnte ich es doch nicht lassen, ihn geradezu zu fragen. Ja, er habe das Wasser gesehen, er habe jedoch keine Zeit zum Trinken gehabt, er wolle nunmehr aber das Versäumte nachholen, und damit trabte er wieder von dannen. Wir setzten unsere Wanderung fort und kamen nun in das unebenste und unwegsamste Terrain, was uns bis dahin vorgekommen war. Alles, was ich durch Kapitän Jensens Beschreibung von unebenem Eis gehört hatte, war nichts hiergegen. Völlig undurchdringlich war es zwar nicht, aber Eiswände, von denen die eine immer schärfer und unzugänglicher war als die andere, erstreckten sich nach allen Richtungen hin, unterbrochen von tiefen Schluchten, die häufig Wasser enthielten, über dem eine dünne Eisschicht lag, durch welche man hindurchbrach. Es dunkelte bereits stark, als wir endlich heimkehrten. Der Rückweg, auf dem wir unseren Weg durch den frisch gefallenen Schnee bahnen mussten, war sehr ermattend, und mit großer Freude begrüßten wir deswegen den Anblick des Zeltes. Als wir an der ersten Wasserlache vorüberkamen, taten wir noch einen guten Trunk. Wir legten uns flach zu Boden und ließen das Wasser in reichlichen Mengen durch unsere Kehlen strömen. Unsere Stirne umrieselte es eiskalt, aber das schadete nicht. Es war ein wahrhaft himmlischer Genuss, sich endlich einmal nach Herzenslust satt trinken zu können. Bei dem Betreten des Zeltes, in dem die Kameraden um den Kochapparat kauerten, schlug uns ein belebender Duft warmer Erbsensuppe entgegen. Balto war sehr stolz darauf, meinen Anordnungen wörtlich nachgekommen zu sein. Alles war fertig und warm. Wir konnten an die Mahlzeit gehen. Wie es den anderen während unserer Abwesenheit ergangen war, das schildert Balto auf folgende Weise. Zitat: Die anderen drei zogen von dannen mit dem Seil um den Leib, um einen Weg auszukundschaften. Ich, Ravna und Dietrichson blieben zurück, um das Zelt aufzuschlagen, und ich sollte Erbsensuppe kochen, denn ich war Koch. Ich holte die Kochmaschine heraus, entdeckte aber, dass keine Dochte darin waren. Nansen hatte sie in der Tasche. Da sandte ich Ravna hinter Nansen her, um die Dochte zu holen. Als Ravna zu uns zurückkam, erzählte er, dass er Wasser gefunden und sich den Magen vollgetrunken habe. Sobald ich das hörte, ergriff ich einen leeren Blechkasten und lief in einem Sprung, bis ich den Teich erreichte. Dort warf ich mich nieder und trank. Von Zeit zu Zeit musste ich den Kopf in die Höhe heben, um mich ein wenig zu verpusten. Dann trank ich weiter. Es schmeckte genau so wie süße Milch, denn wir waren Tag und Tag seit einem ganzen Monat ohne Wasser gewesen. Dann füllte ich den Blechkasten und trug ihn zum Zelt zurück. Sofort warf Dietrichson sich bei dem Blechkasten nieder und trank, was das Zeug halten wollte. Der Blechkasten war groß, aber es blieb nur gerade genug für die Erbsensuppe übrig. Von dem Tage an fanden wir überall hinreichend Wasser. Zitat Ende. Ja, wir erinnern uns wohl alle noch des 21. September, als wir zum ersten Mal Wasser bekamen. Sobald wir in das Zelt gekommen waren, wurde die herrlich duftende Suppe in Tassen gegossen und wir sprachen der Mahlzeit mit mehr als gewöhnlichem Appetit zu, was sehr viel sagen will. Jetzt konnte auch Ravna essen. Bis dahin hatte er immer behauptet, er könne nicht ordentlich essen, weil er sich nie satt trinken dürfe. Er hob häufig von seinen Rationen auf und ärgerte uns andere oft, indem er 4 bis 5 Fleischbiskuits hervorholte und sie uns zeigte, um uns den Mund wässern zu machen. Wahrscheinlich bedurfte sein kleiner Körper nicht einer so reichlichen Menge Speisen wie unsere großen Leiber. Nach dem Abendessen wurde Zitronentoddy serviert, der aus Zitronensaft, einigen Tropfen Zitronenöl und Zucker in warmem Wasser bestand. Wie wir so in unseren Schlafsäcken dalagen und dies Getränk in langen Zügen einsogen, murmelte es uns ganz vorzüglich. Ich war lange nicht so ermüdet gewesen wie heute. Die stundenlange Stampfen durch den frisch gefallenen Schnee greift die Beinmuskeln an. Auch den anderen ging es nicht viel besser. Auch hier im Zelte senkte sich über solche Abende ein unsagbares Gefühl des Wohlseins. Und über alle Mühen und Beschwerden des Tages legt sich der mildernde Schleier des Vergessens. Ein kleiner Lichtstummel, der letzte, den wir besaßen, erleuchtet, solange wir essen, den kleinen Raum. Endlich ist man fertig. Alles wird für den nächsten Morgen vorbereitet. Das Licht wird ausgeblasen. Man zieht den Kopf ganz unter die Decke des Schlafsacks und schlummert bald in das Land der Träume hinüber. Ende von Abschnitt 10, gelesen von Jessi, Dessau-Rostau, im März 2025.